times will I think about the things I'd like to do? Always denied the right to live my life the way I want. I wanna share it with you. Handvoll Menschen, die schon immer zu mir halten. Scheißproleten, Asoziale und ganz andere Gestalten. Mama sagte mir mal, halt dich bloß von diesen Leuten fern, denn das sind alles falsche Schlangen. Und glaub mir, sie häuten gern, doch heute sieht auch sie ein, das war nur ein schlechtes Vorurteil. Endlich kann ich gerade stehen und bin wieder voll dabei. Denn als mich das Leben traf, da haben sie mich stark gemacht. Sonst hätte mich die ganze Scheiße ziemlich schnell ins Grab gebracht. Und Mama freut sich heute, dass sie sich in euch getäuscht hat, weil ihr für mich da wart und mich einfach nie enttäuscht habt. Für euch geh ich über Leichen, halte meinen Kopf hin und nimm es in Kauf, dass ich für andere gesorgt bin. Um euch meinen Wort zu zeigen, fehlen mir die Wörter, deshalb ist der tätowiert drauf auf meinen Körper. Mein wahrer Name, ja der Name, den ihr mir gegeben habt, denn ich kann meine Augen schließen, weil ich euch als Segen hab. Leute, die mich stützen, habe Menschen, die mich halten, Freunde, die für mich da sind und andere zusammenfalten. So viel haben wir durchgemacht, weshalb wir zusammenhalten. Deshalb kann ich mich noch immer gerade auf der Stange halten. War schon an dem Punkt, an dem ich dachte, jetzt wird aufgegeben. Doch dank euch frag ich mich heute, wie bin ich schon drauf gewesen? So weit unten, dass ich dachte, okay Mann, die Kraft ist weg. Doch irgendeiner halt mir hoch und klopft ihn dann nach dem Weg. Egal was passiert ist oder wie ich auch schon drauf war, wenn mein Lachen weg ist, zeigt ihr mir, es ist noch brauchbar. Ihr seid jetzt die Familie und das war mir schon immer klar. Egal was ist zu dir, ich schwöre, bin ich immer da. Einen von euch leiden sehen ist wie ein Gang auf Scherben, denn nur durch euch hat dieser Junge wieder Angst vorm Sterben. Ihr habt mich gerettet und gebt meinem Leben einen Sinn. Ich kann meine Augen schließen, denn ihr tut es weiterhin.